7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und es ist Dienstag, eine neue UFC-Woche bricht an sozusagen, falls ihr MMA Radio zum ersten Mal hört. Diese Sendung läuft folgendermaßen ab, ich berichte, was in den letzten Tagen rund um die UFC alles Neues passiert ist, gehe dann nachher noch so ein bisschen auf die zurückliegende Fight Night in Saskatoon ein. Freitags gibt es natürlich auch wieder News und sollte ein Event am Wochenende anstehen, spreche ich über die bevorstehende Card. Dieses Wochenende steht ja kein Event an. Wir haben erst wieder nächste Woche UFC 191. Ja, ich glaube UFC 191, genau so ist es. Dann werde ich natürlich auch da wieder so ein bisschen über die anstehende Card schwadronieren, wie man so schön sagt. Heute ist es eine sehr frauenlastige Sendung, dazu komme ich gleich. Ich möchte euch erstmal darum bitten, folgt MMA Radio auf Twitter, @mmaradio.de, liked MMA Radio bei Facebook, einfach nach MMA Radio suchen und geht auf iTunes, vergebt 5 Sterne für MMA Radio und wenn ihr da seid, könnt ihr natürlich auch für Non-PG, für Ecken 211er oder WhatsApp 5 Sterne vergeben. Wenn ihr Themenvorschläge oder Fragen habt, könnt ihr die an mmaradio@nonpg.de verschicken. Ihr könnt mich natürlich auch via Facebook, Twitter, YouTube, Cyborg, was auch immer. Ihr könnt mich überall kontaktieren, solltet ihr Fragen oder Themenvorschläge für die Sendung haben. Würde ich mich freuen. Das ist ja so ein bisschen eingeschlafen in den letzten Monaten. Leider, muss man dazu sagen. Vielleicht kriegt man das irgendwie wieder zum Laufen. Ich würde mich freuen. So, jetzt zu den News. Es ist nicht allzu viel los. Es scheint momentan so eine Periode zu sein, in der wir alle mal ein bisschen durchschnaufen können. Es gibt ja dann auch wieder Zeiten, da also hast du gefühlt jeden Tag oder könntest du gefühlt jeden Tag eine halbe Stunde über die UFC sprechen. Jetzt ist nicht ganz so viel los, deswegen kann ich vielleicht auf die ein oder andere News auch ein bisschen intensiver eingehen. Die erste News, die ich dabei habe, ist das Comeback von Nate Diaz im Octagon. Nate Diaz wird am 19.12. in Orlando bei UFC on Fox 17 auf Michael Johnson treffen. Michael Johnson hat zuletzt umstritten gegen Beneil Dariush verloren. Aus meiner Sicht hat er eigentlich nicht verloren, aber die Punktrichter sahen das anders. Nate Diaz zuletzt mit einer erschreckenden, und zwar schwachen Performance gegen Rafael Dos Anjos. Es gab im Vorfeld natürlich viele Spekulationen, ob es Nate Diaz gegen Khabib Nurmagomedov geben wird, da es ja diesen Vorfall bei WSOF gab. Wir wissen seit letzter Woche, Nurmagomedov wird auf Tony Ferguson treffen, auch im Dezember. Und Nate Diaz bekommt es eben jetzt mit Michael Johnson zu tun. Sollte da der Nate Diaz vorstellig werden, den wir im Rafael Dos Anjos Kampf gesehen haben, glaube ich, dass Michael Johnson hier einen wichtigen Sieg über einen bekannten Namen erringen kann. Für Michael Johnson ist es, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, nach dieser unglücklichen Niederlage wieder sofort sich ins Gespräch zu bringen um einen möglichen Titelkampf. Mit Sicherheit wird er jetzt nicht unbedingt mit einem Nate Diaz-Sieg genügend Argumente gesammelt haben, um wirklich als nächstes dann einen Titelkampf zu bekommen. Aber Nate Diaz ist ein bekannter Name. Wenn du den besiegt hast, dann kann man darüber reden, vielleicht im nächsten Kampf gegen einen Top 3, Top 5 Gegner, eher Top 3 Gegner vielleicht anzutreten und sich dann einen Titelkampf zu verdienen. Von daher macht das schon aus meiner Sicht sehr, sehr viel Sinn, dass Michael Johnson diesen Kampf annimmt. Ich hoffe, dass wir den alten Nate Diaz in diesem Kampf sehen. Der hat mir deutlich besser gefallen als den Nate Diaz, den wir eben im Rafael Dos Anjos Fight gesehen haben. Ansonsten könnte das eine üble Nacht werden für Nate Diaz. Michael Johnson trainiert ja viel mit Henry Hooft bei den Black Zillions. Die sind für gute Leg Kicks bekannt. Und man hat das auch schon im Beneil Dariush Kampf gesehen, dass Michael Johnson extrem schnell geworden ist. Also schnell war er schon immer, aber man hat das Gefühl, dass er nochmal eine Schippe draufgepackt hat. Seine Kicks sind eine Bombe, sein Striking sowieso großartig. Also das ist ein Kämpfer, der sich immer noch stetig weiterentwickelt, sowieso sehr, sehr eng verknüpft ist mit den Black Zillions und ein großer Teamplayer bei den Black Zillions. zu sein scheint. Und ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit Henry Hooft ihm hier wirklich nochmal den letzten Kick gegeben hat, um ein absoluter Top-Contender in dieser Lightweight-Division werden zu können. Und vielleicht schafft er es ja sogar, irgendwann einen Titelkampf zu bekommen. Wie gesagt, dieser Nate Diaz-Kampf ist für ihn eine gute Möglichkeit, sich dafür ins Gespräch zu bringen. So, dann hatten wir ja letzte Woche die erschreckende Nachricht von Anthony Johnson, dass er einer Frau im Gym die Yogamatte unter den Füßen weggezogen hat und sie übelst beschimpft haben soll. Und der Grund war mehr oder weniger, dass die Frau eben Yoga-Übungen im Gewichtheberbereich durchgeführt habe. Anthony Johnson war dann so clever und hat sich auch noch auf Facebook despektierlich geäußert gegenüber der Frau. Die UFC hat dann bekannt gegeben, wir werden diesen Vorfall untersuchen lassen und werden uns danach dazu äußern. Jetzt haben sie den Vorfall untersuchen lassen und haben sich geäußert und meinten einfach, dass sie sehr enttäuscht sind von Anthony Johnson. So ein Verhalten toleriert die UFC natürlich nicht. Und jetzt kommen wir zur Strafe. Anthony Johnson muss versprechen, dass er sowas nie wieder macht. Also das ist auch wieder so eine... Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss man das in so ein Statement irgendwie mit reinpacken, aber es klingt halt so lächerlich. Johnson muss versprechen, dass er sowas nie wieder macht, ja. Ich denke mal, er wird das 2010 und 2014 auch schon versprochen haben, dass er sowas nie wieder macht und dann ist es doch wieder vorgekommen. Sei es drum. Außerdem wird Anthony Johnson dazu aufgefordert, einen nicht genannten Betrag an eine Frauenorganisation zu spenden. Und er muss sich natürlich auch bei der Frau entschuldigen. Hat er auch gemacht. Die Frau hat die Entschuldigung angenommen. Ja, und damit ist die Sache dann auch vom Tisch, muss man dann ehrlicherweise sagen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass Anthony Johnson hier vielleicht hätte härter bestraft werden müssen. Denn es ist der dritte Vorfall mit Anthony Johnson und Gewalt gegenüber Frauen. Und ja, auch verbale Gewalt ist Gewalt. Also es geht nicht nur darum, dass du deiner Frau einen in die Fresse zimmerst, wenn du halt irgendwie so eine Frau da als 230-Pfund-Mann mal ordentlich belappst beim Training und ihr die Matte dann unter den Füßen wegziehst, ist das für mich auch schon Gewalt genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch wenn der Vorfall vor ein paar Monaten oder vor anderthalb Jahren sich dann später so aufgelöst hat, dass offensichtlich Anthony Johnsons Ex-Freundin sich mehr oder weniger an ihm rächen wollte und ihm da so ein bisschen Scheiße an den Schuh hängen wollte. Dennoch bleibt da immer so ein bisschen was hängen und vor allem, wir haben wie gesagt jetzt von drei Fällen mitbekommen, 2010, jetzt 2015, 2014 ist ein bisschen umstritten. Nichtsdestotrotz, es gibt halt drei Fälle, wo der Name im Zusammenhang mit Gewalt gegenüber Frauen im Gespräch ist und ja, also ja, wie gesagt, er wurde seitens der UFC jetzt dadurch bestraft, dass er jetzt hier diesen Geldbetrag spenden muss und versprechen muss, dass er sowas nie wieder macht. Wir hoffen, dass er sich daran hält. Dann auch letzte Woche große News, Misha Tate bekommt keinen Titelkampf, Holly Holm ist die Glückliche, die sich von Ronda Rousey wahrscheinlich verprügeln lassen darf. Und jetzt beginnt natürlich das Rätselraten, was passiert mit Misha Tate, die ist weiterhin ziemlich angepisst, hat sich glaube ich auch öffentlich noch nicht allzu oft dazu geäußert. Im Endeffekt sagt sie, ich habe mal irgendwo jetzt einen Facebook-Post gelesen, dass sie halt einfach nur gesagt hat, ja, es kotzt sie alles an oder so, aber ich habe sonst wenig News mitbekommen, wie Misha Tate mental da aktuell mit umgeht. Fakt ist, sie hat schon zwei neue Gegnerinnen, die auf sie warten, möchte ich mal so sagen. Betsy Cohea hat sich geäußert und Amanda Nunes. Beide würden gerne gegen Misha Tate kämpfen. Bei Betsy Cohea gibt es eine kleine Geschichte dazu. Misha Tate hat im Vorfeld zum Cohea gegen Rousey-Kampf sich so ein bisschen über Betsy Cohea lustig gemacht, sie als Rookie bezeichnet und jetzt sagt natürlich Betsy Cohea, würdest du jetzt nicht mal gerne gegen diesen Rookie kämpfen, dann zeige ich dir mal, wie so ein Rookie kämpft, pipapo, also sie versucht da schon wieder so ein bisschen schmutzige Wäsche zu waschen und Misha Tate irgendwie da ja, so ein bisschen irgendwie dazu zu bewegen, dass sie einen Kampf gegen Betsy Cohea zustimmt. Amanda Nunes hat sich da so ein bisschen moderater verhalten. Sie ist einfach nur überrascht davon, dass Holly Holm den Titelkampf bekommt. Aus ihrer Sicht macht das keinen Sinn, denn Amanda Nunes sagt, ich bin eigentlich höher gerankt als Holly Holm, habe mehr Kämpfe in der UFC gewonnen und bin auch schon länger in der UFC. Und sie würde jetzt gerne so schnell wie möglich gegen Misha Tate kämpfen, um halt einfach dann dafür zu sorgen, dass sie mit einem Sieg über Misha Tate auf die Siegerin des Kampfes Holly Holm gegen Ronda Rousey treffen wird. Also das ist Amanda Nunes Strategie. Macht natürlich Sinn. Amanda Nunes sah zuletzt gar nicht so schlecht aus. Es gibt auch weiterhin die Gerüchte, dass Cyborg Justino irgendwie noch eine Rolle mitspielen könnte. Ich habe jetzt, beim letzten Mal habe ich ja schon gesagt, es würde viel Sinn machen, wenn man Cyborg gegen Misha Tate stellen würde. Und die Gewinnerin trifft dann auf Ronda Rousey bei UFC 200. Jetzt habe ich auch schon gelesen, dass Betsy Cohea im Gespräch sei als mögliche Chris Cyborg-Gegnerin. Müssen wir mal abwarten. Was ich aber viel interessanter fand, war die Nachricht, dass die UFC angeblich hinter vorgehaltener Hand die Card für den 2.1. in Las Vegas, das ist ja die Holly Holm Ronda Rousey Card, dass die UFC da unter Umständen mit einer All-Womens-Card planen würde. Also, wenn das stimmt, ich würde es cool finden. 10 Kämpfe, alles nur Frauenkämpfe. Ich glaube, die UFC hat genügend qualitativ hochwertige Frauen als Kämpferinnen unter Vertrag. Man könnte den ein oder anderen Stern am Himmel aufgehen lassen, so wollte ich es formulieren. Also aus meiner Sicht würde das Sinn machen, gerade mit so Leuten wie Paige VanZant, die man dann vielleicht einem größeren Publikum vorstellen könnte. Denn ich glaube schon, dass Ronda Rousey nochmal andere Leute anzieht, als das zum Beispiel ein Conor McGregor tut oder so. Also von daher würde das, glaube ich, schon Sinn machen, den Leuten, die jetzt Ronda Rousey Pay-Per-Views kaufen, weil sie Ronda irgendwie als Schauspielerin kennengelernt haben oder einfach fasziniert sind davon, wie sie sich als Frau in so einer Männerdomäne schlägt, für die Leute wäre es vielleicht gar nicht so schlecht zu sehen, hey, da gibt's ja noch mehr interessante Frauen als Ronda Rousey. Von daher würde das aus meiner Sicht Sinn machen. Man muss, glaube ich, auch seitens der UFC nicht allzu viel Angst davor haben, dass der Pay-Per-View dann Flop werden könnte, denn man hat Ronda Rousey als Headliner und das ist eigentlich ein sicheres Indiz dafür, dass der Pay-Per-View sich verkaufen wird wie geschnitten Brot. Also, wenn die UFC das durchzieht, ich würde es befürworten, ich würde es richtig gut finden, müssen wir mal abwarten, wie sich das in den nächsten Wochen darstellt. Bestätigt übrigens jetzt auch für UFC 195 Johanna Jędrzejczyk gegen Claudia Gardela. Damit haben wir eigentlich dann schon Main-Event-Frauenkampf, Co-Main-Event-Frauenkampf. Dann vielleicht noch Betsy Cohea oder Amanda Nunes gegen Misha Tate. Also da ist schon was möglich. Ich denke, wir kriegen da schon 10 gute Frauenkämpfe zusammen. Ich würde es cool finden. Es gab ja mal, oder wir könnten es ja wenigstens so machen, dass die komplette Main-Card aus Frauenkämpfen besteht. Denn da erinnere ich mich an die All-Heavyweight-Card vor 2 Jahren oder so. Das fand ich auch cool, als die komplette Main-Card aus Heavyweight-Kämpfen bestand. Und vielleicht kriegt man das ja auch irgendwie hin, eben dann halt nur mit Frauen. So, dann hat die UFC bekannt gegeben, dass es mal wieder eine große Pressekonferenz seitens der UFC geben wird. Ihr wisst das, seit diesem Jahr veranstaltet die UFC so quartalsmäßig immer mal so eine Pressekonferenz, die unter einem bestimmten Motto steht. The Time Is Now hatten wir, Welcome to the Show. Und jetzt haben wir Go Big. Diese Pressekonferenz findet am 4.9. in Las Vegas statt. Go Big, ich sag's nochmal. Die wird dann alle Headliner der Events vom 27.9. bis inklusive 2.1.2016 beinhalten. Und die Headliner werden dann auf einer Bühne der Öffentlichkeit präsentiert, sage ich jetzt mal. Journalisten sind da, Fans sind da und die Kämpfer werden dann mit Fragen gelöchert werden und müssen da Rede und Antwort stehen. Das Ganze findet im Vorfeld zu UFC 191 statt. Also werden sowieso einige Fans, denke ich mal, vor Ort sein, auch viele Journalisten. Das ist zeitlich ein bisschen sinnvoller als damals im Januar. Ich glaube, das war The Time Is Now, als man einfach so einen random Tag, dienstags war das, glaube ich, sich ausgesucht hat und im Endeffekt nur die lokalen Reporter die Möglichkeit hatten, da anzureisen. Ich glaube, das macht jetzt hier mehr Sinn. Und ich bin mal gespannt, was wir da für interessante Aussagen hören werden. Natürlich Jose Aldo und Conor McGregor werden auch da sein. Das könnte schon richtig hitzig werden. Und natürlich auch Chris Weidman und Luke Rockhold werden sich gegenüber sitzen. Und das ein oder andere Wort wird da wahrscheinlich dann auch unter die Gürtellinie gehen, könnte ich mir vorstellen. Eine schöne Nachricht aus dem Hause Davis. Und zwar Alexis Davis ist schwanger, hat sie heute bekannt gegeben. Anfang 2016 erwartet sie ihr, ich glaube, es ist ihr erstes Kind, aber es ist jetzt sehr, sehr spekulativ, dünnes Eis. Auf jeden Fall, Anfang 2016 wird sie Mutter. Bis Ende 2016 will sie pausieren. Müssen wir mal abwarten, ob sie dann wirklich schon Ende 2016 wieder zurückkommt. Ich denke mal, wenn sie ihr erstes Kind ist, dann wird sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, der Vater ist übrigens ihr Jiu-Jitsu-Trainer, den kennen wir auch, der ist eigentlich immer bei ihren Kämpfen in der Ecke, ist so ein kleinerer Typ, ja, also jetzt schwierig, den näher zu beschreiben, der Name ist mir entfallen, von daher kann ich jetzt euch das nur so sagen, dass der immer in ihrer Ecke mit dabei ist. Ich glaube, das ist der bestaussehendste ihrer Ecke, also von daher könnt ihr ja mal suchen, wenn ihr zufällig gerade in der Alexis Davis Fight euch anguckt, was, glaube ich, dann doch ein bisschen unwahrscheinlich ist. Bevor ich zu UFC Saskatoon komme und zur Charles Oliveira-Verletzung, gucke ich hier gerade nochmal Gadelha gegen Jędrzejczyk, habe ich euch erzählt. Thiago Alves gegen Benson Henderson wurde jetzt auch bestätigt für den 28.11. habe ich euch ja schon im Vorfeld berichtet, dass dieser Kampf für die als Main Event für UFC Seoul im Gespräch ist. Mirko Crocop wird in Seoul auf Anthony Hamilton treffen, das kann man auch noch erwähnen. Und Roche Masvidal trifft auf Dong Yun Kim, auch mit Sicherheit ein interessanter Kampf. Und natürlich hier, Aisling Daly in Dublin. Also das hat sie sich ja so sehr gewünscht, dass sie einmal in Dublin vor heimischem Publikum kämpfen kann. Und sie trifft auf Erika Almeida, eine Kämpferin, von der ich jetzt noch nicht allzu viel weiß. Mal sehen, wie das dann ausgeht. So, jetzt zu UFC Saskatoon. Und natürlich die erste Frage, was war da los mit Charles Oliveira? Zuerst sah es so aus, als ob er sich irgendwie vielleicht was ausgekugelt hätte im Schulterbereich oder sonst irgendwie da in diesem Bereich sich verletzt hat. Später sah das Ganze schon ein bisschen beängstigender aus, als er dann da am Boden lag, sich nicht mehr bewegt hat, die Ärzte mit einer Halskrause reinkamen und man machte sich wirklich schon große Sorgen. Jetzt ist viel, also aus meiner Sicht ist jetzt wirklich viel Spekulation mit dabei. Es gibt die Aussage von ganz vielen MMA-Seiten, oder es ist da zu lesen, dass er angeblich einen kleinen Riss, und jetzt hoffe ich mal, dass ich das richtig übersetzt habe, ich habe heute extra danach gegoogelt, einen kleinen Riss im Ösophagus erlitten hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Ösophagus irgendwas zwischen unserer Luftröhre und unserer Speiseröhre. Ich meine, ich bin kein Arzt, es wird jetzt viele überraschen, aber es ist so. Von daher ist es für mich jetzt ein bisschen schwierig, das alles nachzuvollziehen und auch adäquat zu erklären. Dieser Mini-Riss oder dieser Haarriss kann wohl dann zu solchen, ja, Anfällen, möchte ich mal sagen, führen, wie wir ihn dann in Saskatoon im Main Event gesehen haben. Charles Oliveira hat das Ganze so beschrieben, dass er ein Taubheitsgefühl gespürt hat und dann wirklich einfach sich nicht mehr bewegen konnte und zusammengeklappt ist. Er hat erzählt, dass er im Vorfeld zu diesem Kampf eine Nackenverletzung erlitten habe, die dann aber eigentlich gut behandelt wurde und er ging davon aus, dass diese Nackenverletzungen jetzt keine Auswirkungen haben werden auf diesen Kampf gegen Max Holloway. Jetzt weiß man natürlich nicht, was ist jetzt ja wirklich los. Also es gibt, wie gesagt, die eine Seite, das sind die MMA-Seiten, die darüber sprechen, dass irgendwas mit dem Ösophagus da schief lief und Charles Oliveira spricht von einer Nackenverletzung. Also über diesen Ösophagus weiß ich gar nichts, aber dass man sich irgendwie im Nackenbereich verletzen kann und dann dadurch irgendwelche Nervenstränge in Mitleidenschaft gezogen werden können, die dann solche Lähmungen oder solche Taubheitsgefühle auslösen könnten, kann ich mir vorstellen, aber ja, also so richtig, das muss man wirklich jetzt mal sagen, weiß man noch nicht, was Charles Oliveira wirklich hat. Sobald man da mehr weiß, werde ich es euch natürlich erzählen. Sah übel aus, ihm geht's aber schon wieder besser. Und er hofft natürlich auf einen Rückkampf gegen Max Holloway. Unglückliche Sache. Max Holloway sah in den wenigen Minuten, die wir diesen Kampf, oder es waren ja wirklich fast eigentlich nur Sekunden, nur 100 Sekunden ging der Kampf insgesamt, sah eigentlich ganz gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Da hat Charles Oliveira nicht viel entgegenzusetzen gehabt. Aber was soll man auch nach 100 Sekunden groß sagen? Wir wissen nicht, wie der Kampf sich entwickelt hätte. Von daher, Es gibt jetzt die Überlegungen, lässt man Max Holloway gegen Frankie Edgar kämpfen oder sollte man nochmal ein Rematch gegen Charles Oliveira ansetzen? Erstens ist die Frage, wie lange wird Charles Oliveira ausfallen? Und dann ist natürlich zweitens das Ding, warum sollte man jetzt Max Holloway ja da so ein bisschen zurückhalten, sage ich jetzt mal. Der Typ wirkt so, als ob er wirklich unschlagbar ist. Seit dem Conor McGregor-Kampf ist das wirklich einer der auffälligsten Kämpfer in der UFC geworden. Und ich würde es gut finden, wenn man diese Gunst der Stunde nutzt und ihn jetzt gegen Frankie Edgar antreten lässt. Also ich würde das befürworten. Vielleicht Chad Mendes gegen Jeremy Stevens. und dann hätte man unter Umständen wieder zwei neue Contender für die Featherweight Division nach diesen beiden Kämpfen. Frankie Edgar mit Sicherheit derjenige, der es am meisten verdient hätte, als nächstes einen Titelkampf zu bekommen. Aber wenn Max Holloway Frankie Edgar besiegt, ja, haben wir sofort mit Max Holloway jemanden, der genügend Argumente liefert, die ihm dann vielleicht sogar einen Titelkampf für 2016 bescheren könnten. Co-Main Event, Neil Magny besiegt Eric Silva. Eric Silva, es war für mich eigentlich die Story des Kampfes, sah schon sehr anders aus. Also schaut euch mal Eric Silva Kämpfe von 2012 an und schaut euch jetzt diesen Eric Silva an. Körpermäßig ein ganz anderer Mensch. Also ich möchte ihm jetzt hier nicht unterstellen, dass das irgendwas mit Doping oder sonst irgendwie illegalen Mitteln zu tun hat, aber es sah schon merkwürdig aus, wie sehr sich Eric Silva körperlich verändert hat. Insgesamt hat Neil Magny hier wieder eine gute Performance gezeigt, muss man ganz ehrlich sagen. Für mich überraschend, wie er diesen Niederlage gegen Damien Maia so schnell abschütteln konnte und dann hier gleich wieder so in Anführungsstrichen auftrumpfen konnte. Also das sah ganz gut aus. Neil Magny, müssen wir mal gucken, wie es mit ihm weitergeht. Patrick Cote gegen Josh Bergman war natürlich ein absolutes Feuerwerk an Kampfkunst. Ja, eigentlich war es halt ein geiler Brawl, so muss man es eigentlich sagen. Beide haben sich's richtig gegeben. Hat mir sehr gut gefallen, der Kampf, und im Vorfeld dachte ich eher so, dass das ein Kampf ist, wo ich wegpenne. Aber das Gegenteil war der Fall. Josh Bergman hat irgendwie ein Eisenkinn. Ich erinnere mich da an eine Szene aus der ersten Runde, als Cote einen guten Treffer landet und Bergman einfach nur lacht. Und also das war schon, ist ein Kampf, den sollte man sich angucken, wenn man die Möglichkeit hat und den Kampf nicht gesehen hat. Übrigens, das muss ich vielleicht auch noch sagen, ganz merkwürdig, seit langer, langer Zeit habe ich mich mal wieder dazu durchringen müssen, ein UFC-Event zu gucken. Sonst freue ich mich immer drauf, kann es gar nicht abwarten, aber die Saskatoon-Card hatte ich nicht so richtig Bock drauf, und dann, als ich sie mir gestern Abend angeguckt habe, war ich dann unterm Strich doch ganz zufrieden. Also die UFC hat mir jedenfalls dann wieder einen schönen Abend beschert. Francisco Trinaldo besiegt Chad Laprise. Chad Laprise, muss man ganz ehrlich sagen, hat sich ein bisschen dumm angestellt. Er war sehr vorhersehbar in seiner Art, sich zu bewegen. Jetzt muss ich mal was trinken hier. Er hat immer angetäuscht, in eine Richtung zu gehen. Dann hat er das in die gegengesetzte Richtung auch nochmal gemacht, ist wieder zurückgegangen, und man hat einfach gemerkt, dass Francisco Trinaldo in der Mitte des Oktagons stand und sich das so ein bisschen angeguckt hat und sich einfach so ein bisschen das Movement von Chad Laprise so angeeignet hat und dann halt im richtigen Moment eine abgefeuert hat. Und das war schon, ja, zum ersten Mal, dass Chad Laprise gegen einen bekannten, guten Kämpfer antreten musste und mit seiner Art zu kämpfen nicht weit kam, muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, sehr, sehr vorhersehbar. Schlechte Performance von Chad Laprise, und Francisco Trinaldo natürlich mit diesem herrlichen Post-Fight-Interview, als er uns erzählt hat, dass er jetzt 37 wird und sich noch nie einen Geburtstag leisten konnte. Und jetzt hat er seine Mama aufgefordert: Mama, organisiere eine Geburtstagsparty für meinen nächsten Geburtstag. Ich glaube, am Montag hat er Geburtstag gehabt. Und sag den Kindern Brasiliens, sie kriegen alles, was sie wollen. Schöne Geschichte von Francisco Trinaldo. Hat mir gut gefallen. Oliver Aubin-Mercier, man kann ihn übrigens abkürzen mit OAM, habe ich gelernt, besiegt Tony Sims. Unfassbar langweiliger Scheißkampf, sage ich so, wie es ist. Ich glaube, OAM hat im ganzen Kampf nur 8 signifikante Treffer gelandet und hat diesen Kampf gewonnen. Leider Gottes auch noch zurecht. Also das war wirklich ein Kampf, also da bin ich wirklich fast weggepennt, schrecklich. Valérie Letourneau besiegt Marina Moroz, die natürlich wirklich Herz bewiesen hat. Anders kann man es nicht sagen, denn auch hier qualitativ fragwürdig, möchte ich mal sagen, die Leistung von Marina Moroz. Striking, da fehlt ja einfach, glaube ich, noch so ein bisschen die Erfahrung, das merkt man. Grappling, einen ganz merkwürdigen Stil hat sie da drauf. Ich kann es nicht anders sagen. Letourneau mit einer soliden Leistung, muss man im Auge behalten, glaube ich, für die 115-Pfund-Division. Sage ich ganz ehrlich, ich habe auch das Gefühl, dass sie sich noch ein bisschen weiterentwickeln kann. Die ist, glaube ich, bei AT, also American Top Team, ATT, muss man mal nachgucken, ob das stimmt. Ja, genau, da hat sie natürlich Bombentrainer und hat auch die Möglichkeit, sich ständig weiterzuentwickeln. Und man muss eins sehen, sie hat zwar einen Kampfrekord von 8-3, und kam in die UFC mit einem Rekord von 5-3. Aber ihre Niederlagen hat sie gegen Claudia Gardelia, Alexis Davis und Sarah Kaufman erlitten. Und das sind jetzt nicht unbedingt gerade die unbekanntesten Kämpferinnen. Von daher gestehe ich hier schon, ich gestehe ja ein, dass sie sich einfach noch weiterentwickeln kann und dann wirklich für Joanna Jędrzejczyk interessant werden könnte. Vielleicht Ende 2016, vielleicht auch erst 2017, aber diese Frau müssen wir im Auge behalten. Frankie Perez knockt Sam Stout aus und beendet danach als 26-Jähriger seine UFC-MMA-Karriere. Ja, weiß ich auch nicht. Habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bock, großartig dazu was zu sagen. Hat halt aufgehört, ja, leck mir im Arsch. Ein Kampf, der keinerlei Auswirkungen auf die Division hat und auch auf mich nicht. So, Felipe Arantes besiegt Yves Jouban. Dumme Submission-Niederlage für Yves Jouban, muss man ganz ehrlich sagen. Ein Armbar, den man eigentlich so in der UFC nicht durchziehen kann. Hat sich da einfach ein bisschen dumm angestellt. Wie das genau geschehen ist, kann ich nicht sagen. Da fehlt mir dann das Knowledge, bin ich ganz ehrlich. Aber man hat einfach gemerkt, dass es eigentlich ein Armbar war, den man gut verteidigen kann. Oder als Zuschauer ist man sonst gewohnt, dass so ein Armbar gut verteidigt wird. So muss man sagen. Yves Jouban hat allerdings hier ein bisschen, weiß nicht, war vielleicht noch nicht richtig da. War die erste Runde oder war sich zu sicher, dass er nicht in so einem Armbar irgendwie erwischt wird oder so. Ist schwierig zu sagen, es sah einfach merkwürdig aus. Nikita Krylov besiegt Marcos Rogério de Lima. De Lima ist ein Kämpfer gewesen, der bei der dritten Ultimate Fighter Brasil Staffel auf sich aufmerksam gemacht hat. War es die dritte oder die zweite? Ich glaube, es war die dritte. Und eigentlich habe ich ihn hier sogar so ein bisschen als Favoriten gesehen. Nikita Krylov hat das aber sehr, sehr gut gemacht. Hat zunächst erstmal einen Submission-Versuch von De Lima abwehren können. Sehr beeindruckend. Und dann selber via Rear Naked Choke diesen Kampf für sich entschieden. Der dritte Sieg in Folge. Alles Erstrundensiege. Und ja, Nikita Krylov sieht nach seinem UFC-Debüt wirklich, wirklich gut aus. Also das kann man nicht anders sagen. Wir erinnern uns, er hat ja gegen Soa Poliedy seinen Einstand gefeiert. Man muss sich vorstellen, er hat wirklich gegen Soa Poliedy gekämpft. Wenn man jetzt Nikita Krylov sieht, kann man sich das gar nicht vorstellen. Das war natürlich damals noch in der Heavyweight Division. Ging da verletzt in den Kampf, hat den auch verloren gegen Walt Harris mit diesem 25-Sekunden-Knockout. Ein Sieg errungen, dann gegen OSP verloren, aber ich glaube, der OSP-Kampf kam auch viel zu früh, also er hat einfach noch viel mehr Zeit gebraucht, um in der UFC anzukommen. Er ist auch erst 23, Nikita Krylov, aber den müssen wir auf dem Zettel haben, das sah ganz gut aus, was er da gezeigt hat, und wie gesagt, der dritte Erstrundensieg in Folge. Chris Kalaitis besiegt Chris Beal, auch da habe ich nicht viel zu sagen. Shane Campbell besiegt Elias Silvero oder so? Silverio, so heißt er. Jo, ja. Auch da habe ich nicht viel dazu beizutragen. Und Misha Surkunov besiegt Daniel Jolly. Ja, auch da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr viel dazu ein. So, das waren im Endeffekt die Kämpfe von Saskatoon. Jetzt bin ich mal seit langer Zeit wieder die komplette Fightcard durchgegangen. Solltet ihr euch das noch nicht angeguckt haben, Saskatoon, dieses Wochenende findet ja kein UFC-Event statt, also dann holt das nach. Es ist wirklich eine gut zu guckende Veranstaltung. Hat Spaß gemacht, definitiv. Und weiter geht's ja dann am 5.9. mit UFC 191. Ich freue mich schon dann darauf, wenn uns alle MMA-Journalisten erzählen wollen, was für ein toller Kämpfer Demetrius Johnson ist, und ich wieder da sitze und mir denke, ja, aber es ist halt trotzdem unfassbar langweilig. Da kann man mir 10-mal sagen, wie toller kämpft. Er ist trotzdem wahnsinnig langweilig. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass, wenn ich es jetzt mit Fußball zum Beispiel mal erklären müsste, dass die Leute das italienische Catenaccio abgefeiert haben. Ich glaube, da war es auch eher so, dass die Leute gesagt haben, oh Mann, gehen die uns auf den Sack. Zwar technisch und ja, von der Spielintelligenz unglaublich gut, aber halt auch wahnsinnig langweilig. Ähnlich wie Demetrius Johnson. Aber vielleicht gelingt es ja John Dodson, eine von uns noch nie gesehene Seite an Demetrius Johnson irgendwie, oder eine Seite aufzuzeigen, also dass er da, ich sag mal, über sich hinaus wächst und ganz verrückte Sachen zeigt. Mal gucken. Ich bin irgendwie nicht so richtig heiß auf UFC 191. Vielleicht kommt das noch. Gut, das war's für heute. Wir hören uns wieder am Freitag, spätestens am Samstag. Ich wünsche euch, achso, und noch ganz wichtig, morgen wird eine neue 4 Ecken 2 Elfer Ausgabe aufgenommen. am Donnerstag natürlich eine neue Non-PG-Ausgabe. Hört da mal rein. Und das war's aber jetzt wirklich. Bis dann, ciao.